Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 101 des Gabelbissen Podcast. Nachdem das Gericht in der Folge 100 ja durchaus etwas deftig und etwas sehr, sehr fleischlastig war, gut, mal abgesehen jetzt von der Beilage, gut, wobei da war ja auch ein bisschen Speck drin, egal. Auf alle Fälle habe ich mich entschieden für die heutige Folge, um euch mal wieder etwas Süßes vorzustellen und etwas, was auch eine absolut super Resteverwertung ist. Die Rede ist von den Puffesen. Ja, und wie gesagt, ganz grob kann man sagen, dass es sich hierbei um eine ganz, ganz klassische Resteverwertung handelt. Denn damit hat man seinerzeit altes Brot, Weißbrot, um genauer zu sein, wieder genießbar gemacht. Also ganz genau hat man eben damals altes Weißbrot genommen, auch Toastbrot, wenn es da war, oder auch Brioche, kann man auch sehr gut verwenden. Und diese trockenen Teig- oder Reste, sagen wir mal so, werden dann in einer Mischung aus Ei, Milch, Vanille und teilweise auch anderen Gewürzen eingelegt und anschließend im heißen Fett herausgebacken. Und da wird dann entweder, also wie ganz klassisch, Butterschmalz verwendet oder man kann auch Öl dazu nehmen. Das Ganze gibt es gefüllt und auch ungefüllt, wobei man muss fairerweise dazu sagen, die ungefüllte Variante, die gibt es eher selten. Hauptsächlich findet man eigentlich in Österreich die gefüllten. Also ich hätte es bis jetzt nur so gesehen. Aber es gibt laut Literatur eben auch ungefüllte Varianten davon. Wenn es gefüllt ist, dann ist es bei uns ganz, ganz klassisch, nämlich mit Powidl oder, wenn es ein Hauch moderner ist, kommt zum Powidl noch dann kleingeschnittene Dörrzwetschgen dazu. Natürlich gibt es auch moderne Varianten der Puffesen. Die werden dann pikant gefüllt oder auch mit anderen Marmeladen, wie zum Beispiel einer Wachauer Marillenmarmelade oder Ribisel oder was einem sonst noch so unterkommt. Ja, geschichtlich gesehen und generell kann man sagen, Puffesen sind wirklich weltweit zu finden. Ich würde sagen, es ist so ähnlich wie bei den Palatschinken, wie wir es von daher kennen. Sprich, das Gericht der Palatschinken finden wir in Finnländern, nicht nur in Österreich wieder, Frankreich, Deutschland, Ungarn. Nur keins der Gerichte ist so wie die Palatschinken in Österreich. Und genauso ist es bei den Puffesen. Man findet diese Variante eigentlich wirklich weltweit und wirklich weltweit. Nur die sind alle ziemlich unterschiedlich, aber das schauen wir uns dann später noch ein bisschen genauer an. Die Ursprünge dieses Gerichts vermutet man im Römischen Reich. Wie so oft, die Römer haben ja uns sehr, sehr viel gebracht. Wir erinnern uns, den Wein haben sie uns gebracht und noch einige andere Sachen, die Polenta, wenn ich mich recht erinnere. Und man findet sogar in einem Kochbuch dieser Zeit, um es ganz genau zu sagen, im De Re Coquinaria, ein Rezept der Urpuffesen. Dort wird jedoch noch nicht von Toastbrot gesprochen, klar. Auch nicht von Brioche, der wurde ja auch erst viel später erfunden, sondern da wird von Siligente geredet und Siligente ist eine Art Weizengebäck zur damaligen Zeit. Und das Rezept, muss ich sagen, ist euch relativ interessant. Ich habe das in ein paar Seiten gefunden und das beschreibt einfach, eben von diesem Siligente, welches zerbrochen werden soll. Das soll anschließend in Milch getunkt werden und dann in Öl gebraten. In Olivenöl hat man damals natürlich genommen. Heutzutage wird einem das vielleicht nicht mehr so schmecken, weil das vielleicht jetzt so unseren heutigen Geschmacksidealen entspricht. Aber für die damalige Zeit war das schon ein ziemlicher Leckerbissen. Das älteste deutschsprachige Rezept finden wir in einem Kochbuch des 14. Jahrhunderts, und zwar im Buch von Guter Speuse. Und selbst im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm finden Puffesen, oder eigentlich die armen Ritter, wie man es in Deutschland ja besser kennt, schon Erwähnung. Man, Puffese ist ein eigenwilliges Wort, oder sind wir uns ehrlich? Wo kommt das genau her? Und das finde ich eigentlich interessant. Viele österreichische Speisen haben ihren Namen ja aus dem Tschechischen übernommen, also abgewandelt aus dem Tschechischen, die Povidl-Tatschkel, wie wir uns erinnern, oder was sonst noch so gibt. und aber auch aus dem Ungarischen, nur die Prophese, die kommt aus einem anderen Stamm, nicht aus dem, sondern kommt vom alten Wort perverse. Und perverse beschreibt nämlich ein Ritterschild. Und es soll nämlich die Prophesen, die Urprophesen, wie man sie in Österreich gemacht hat, sollen so ausgesehen haben wie das Ritterschild aus Pavia. Und darum eben die Prophesen, also eine Ableitung vom Wort Pavia, weil eben das wie die Ritterschilder ausgesehen hat. Ja, und man findet übrigens auch in mittelalterlichen Versnovellen Erwähnungen von dieser Speise. Und da wird es aber noch nicht als Prophese bezeichnet, sondern als Klammer. Also über das heutige Deutsch übersetzt als Klammer. Wieso und warum, da dürften sich die Historiker nach wie vor drüber streiten, also sagen wir so angeregt darüber diskutieren, wenn das zur Sprache kommt, weil da konnte ich eigentlich keine genaue Erklärung finden, warum man es als Klammer bezeichnet hat. Aber es ist eindeutig herauszulesen, dass es um die Prophesen geht, denn das Ganze sagt, das österreichische Klamine ist jetzt jener, ist jetzt dire, ist jetzt dumbe und der Wiese, habt es für einen Herrn Spieße. Also sagt im Endeffekt es anders aus. In Österreich, die Klammer ist jene, die auch der Dünne, der Dicke, der Dumme und der Weise, der sieht das alles als Herrenspeise an. Wobei, das stimmt im Grunde nicht. Also das war nie eine, vielleicht später dann schon, aber am Anfang war das keine Herrenspeise vom Bürgertum oder vom Adel, von den Adeligen, von den Aristokraten. Nein, das war, wie man, wie ihr vielleicht schon vermutet habt, eigentlich mal ein reines Gericht des Bauerntums. Man, klar, die Erfindung geht auf die Römer zurück, eine Hochkultur, aber wie ich euch ja auch schon mal erzählt habe, gab es ja mal das dunkle Mittelalter, wo, naja, durch die spanische Inquisition und andere geistliche Sachen durchaus altes Wissen in Vergessenheit geraten ist. Und ja, und so wurde eben das Gericht dann, ich soll mal sagen, wiedererfunden eben vom Bauerntum, weil es war einfach, schmackhaft und eine ideale Resteverwertung. Klar, ich meine, damals konnte man Brot noch nicht so schön lagern, wie wir das heute machen, dass man das nach einer Woche teilweise, wenn man gutes Brot kauft, muss man auch dazu sagen. Bei einfachen Supermarktbroten geht das nicht, weil entweder schimmelt so das trocknet aus, aber wenn man wirklich teures Brot kauft. Meine Empfehlung wäre übrigens Josef Brot, nur so nebenbei, und dann kann man es auch länger machen. Aber damals war das ein Ding der Möglichkeit und da ist es schnell trocken geworden. Ja, und damals hatte man noch eine Wertschätzung für Lebensmittel und da konnte man oder hat man nicht so einfach was weggeworfen, wie es heutzutage leider gemacht wird. Und so kam es eben, dass man das hat Resteverwerter gemacht hat. Und da hat man dann die Idee gehabt, okay, wenn ich das in Milch einlege, vielleicht noch ein bisschen Ei dazu und das rausbauche, habe ich noch am nächsten Tag wirklich gute Süßspeise in dem Fall, weil Marmelade hatte übrigens jeder. Das kleine Bauern haben ja schöne große Gärten gehabt, haben Marmelade eingekocht, um eben das Obst länger haltbar zu machen. Und ja, damit konnte man relativ schnell was machen. Übrigens, da fällt mir noch was ein, wegen Powidl, die Entstehung des Powidl, finde ich, ist ja auch ganz eine interessante. Ihr wisst ja, wie macht man heutzutage, oder wie wird Marmelade generell gemacht? Natürlich mit viel Zucker wird das eingekocht und haltbar gemacht. Der Powidl hingegen, der kennt das nicht, dass man ihm Zucker zusetzt. Das ist eben auch aus der Not heraus entstanden. Die Bauern hatten eben nicht das Geld, um großartig Zucker zu kaufen. Zucker war damals ein teures Gut, was es heutzutage nicht mehr ist. Zwetschgen waren aber in Massen vorhanden damals, vor allem in bestimmten Regionen wurden Zwetschgen gerne im Garten gehalten. Nur, wie sollte man die länger haltbar machen? Zucker hatte man keinen und so hatte man eben die Idee, die wirklich reifen oder teils überreifen Früchte herzunehmen und sie anschließend einzudicken, quasi mit dem eigenen Zucker haltbar zu machen. Das habe ich euch ja schon einmal erklärt, das wird ja wirklich lange gekocht. Und so hat man es eben erreicht, dass man auch dieses Obst so lange in Form von Marmelade, also Marmelade, naja, Powidl, kann man sagen Zwetschgenmus, eingedicktes Zwetschgenmus, dass man das so haltbar machen konnte. Wenn man sich heutzutage ansieht, was bei so einem gekauften Glas Bovila alles drinnen ist, ja, gut, man hält dafür dann noch viel, viel länger als das selbstgemachte Bovila, aber dennoch denke ich, würden manche Zusatzstoffe nicht notwendig sein. Ja, und durch unsere heutige Wegwerfgesellschaft ist halt das Rezept der Prophesen dann doch immer mehr in Vergessenheit geraten, aber man sieht es immer wieder, man hört es doch jetzt immer wieder. Gerade solche Gerichte, habe ich das Gefühl, finden mittlerweile immer mehr Anklang wieder unter den Leuten. Ja klar, super Resteverwertung geht schon und schmeckt gut. Österreich gibt es übrigens auch einen nahen Verwandten der Prophesen, nämlich den Scheiterhaufen. Scheiterhaufen hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge Nummer 87, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Scheiterhaufen und der Kronprinz war der Titel der Folge. Man sieht genau, nimmt was Ähnliches. Da wird auch ein altes Semmeln eben in so einer Milcheigemisch eingetaucht, mit einem Apfelspalterl vermischt und das dann rausgebacken. Man kann nicht eins zu eins, aber kommt in etwa aufs Gleiche hin. Es ist eine verfeinerte Variante und natürlich auch eine etwas aufwendigere, weil ich auch mehr machen muss. Und der Scheiterhaufen, das ist ja wirklich dann etwas später entstanden, weil für den bräuchte man oder hat man schon einen gescheiten Ofen benötigt, was ja damals ganz früher, 14. Jahrhundert, noch nicht vorhanden war, wie wir ja wissen. Eingangs habe ich euch erwähnt, dass die Prophesen ja international sehr oft anzutreffen sind. Ich habe es ja schon gesagt, in Deutschland kennt man sie zum Beispiel als arme Ritter. Auch England kennt das Gericht, das sind die Poor Knights of Windsor. In Frankreich gibt es auch ein vergleichbares Gericht, das wäre das Peu Perdu. In den USA und Kanada der Klassiker, den man von drüben vom Frühstücker kennt, der French Toast. Oder auch bekannt vom Film Pulp Fiction, da gibt es ja auch so eine nette Szene mit French Toast. Ja, und in Bayern, das finde ich überhaupt spannend und das kannte ich so nicht, kennt man auch eine, wie soll man sagen, ja, Verwandte, eine Abart der Prophesen, nämlich die Pavesen. Und die werden nicht mit süßer Marmelade gefüllt wie die Prophesen. Die sind, wie soll man sagen, ein bisschen herzhafter. Die werden mit Hirn gefüllt. Ich nehme an, Schweins- oder Rindshirn. Und werden dann herausgebacken. Ja, ob mir das schmecken würde, ich kann es nicht sagen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Hirn probiert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich in Zukunft das probieren werde. Aber vielleicht ist es ja gut und mir entgeht was. Wer weiß, vielleicht komme ich ja doch irgendwann und irgendwer kann mich doch mal davon überzeugen, wie gut das schmeckt. Aber hier wieder zu den für mich oder für uns vielleicht interessanteren Varianten. Spanien. Das Land kennt eine ganz besonders kalorienreiche Variante der Prophesen. Da wird auch altes Brot, Weißbrot genommen, weil Graubrot, wisst ihr sicherlich oder wisst ihr vielleicht, ist ja eigentlich mehr in Österreich und Deutschland wird das verwendet und alle anderen Länder haben ja sowieso hauptsächlich Weißbrot. Ja, und die Spanier, die tauchen das zunächst in gezuckerte Milch ein, die mit Zimt verfeinert wurde. Da wird das richtig getränkt drinnen. Danach werden die getränkten Scheiben nochmals in Ei gewendet und gebraten. Gut, da kommt, klingt jetzt nicht so schlimm, aber da kommt noch mehr. Wenn das rausgebraten wurde, wird das Ganze noch in Wein oder Likör getränkt. Und Spanier haben durchaus eher süßere Wein und Likör, da braucht man gar nicht davon reden, das ist ja generell was Süßes. Und damit man noch das i-Tüpfelchen drauf gibt, kommt dann noch ein Gemisch aus Wasser und Honig oben drauf. So wird das Ganze serviert. Muss ich sagen, klingt für mich sehr, sehr interessant, aber habe ich leider eigentlich noch nirgends gesehen. Aber wenn, dann weiß ich, werde ich das mal ausprobieren, weil auch wenn das wirklich nach dem legendären Hüftgold klingt, klingt das geschmacklich total spannend und interessant. Ja, jetzt würde ich sagen, genug der grauen Theorie. Kommen wir zum Rezept der heutigen Folge und dann möchte ich euch ein klassisches und wirklich, ihr werdet sehen, es ist wirklich einfaches Rezept für Hypophysen eben vorstellen. Für 4 Portionen, wenn ihr es als Dessert machen wollt, benötigen wir, ansonsten als Hauptspeise würde ich die doppelte Menge empfehlen. Aber fürs Dessert brauchen wir für 4 Portionen 8 Scheiben Brioche. Brioche bekommt ihr in so einer Form wie Toastbrotscheiben zu kaufen in Österreich von einem Vorarlbäcker Großbäckerbetrieb, der österreichweit verkauft. Beginnt mit einem Ö und hört mit einem LZ auf. Ich nehme an, ihr wisst sofort, wen ich meine. Also von dem bekommt ihr das auf alle Fälle eigentlich in jedem größeren oder mittelgrößeren Supermarkt in Österreich. Wer jetzt das nicht bekommt, kann natürlich auch ein ganz klassisches Sandwichbrot verwenden, also das Weißbrot, was wir sonst haben, oder ja, wer es ganz klein will, dann muss ich mir einen Baguette schreiben, oder natürlich klassisches weißes Toastbrot. Und hier bitte wirklich weißes Toastbrot nehmen, da man, obwohl ich es persönlich lieber mag, sage ich gerne auch dazu Vollkorn und so, Toastbrot mag ich lieber, weil es mehr Geschmack hat. Aber in dem Fall würde ich es nicht empfehlen, weil das vielleicht die feine Note der Vanille einfach überdecken würde. Und das wollen wir ja spüren bei dem Gericht. Das hätte man beim Vollkorn nicht. Da müsste man natürlich mit mehr Vanille arbeiten, aber ja, darum weißes Toastbrot. Weiters benötigen wir 60 Gramm Powidl. Wer jetzt keinen Powidl hat, kann alternativ auch Zwetschgenmarmelade oder Zwetschgen- oder Pflaumenmus verwenden. Oder wer das generell nicht so mag, kann auch auf alternative Marmeladen zurückgreifen. Da würde ich persönlich dann Marille oder Riebissel empfehlen, weil die, denke ich, vom Geschmack einfach am besten dazu passen würden. Weiters benötigen wir 125 ml Milch, einen Teelöffel Vanillezucker, 2 Eier, eine Prise Salz, Öl. Hier verwende ich wieder mal mein klassisches, mein Lieblingsrapsöl. Und hier bitte achtet darauf, es muss raffiniertes Rapsöl sein. Kaltgepresst, wobei ich gar nicht weiß, was es kaltgepresst gibt. Generell kaltgepresste Öle würde ich ja gar keinen Fall verwenden, weil die zu viel Eigengeschmack hätten. Wir wollen ja nicht unbedingt den Öl-Eigengeschmack auf unseren Prophesen haben. Und wer es wirklich jetzt sagt, okay, ich mache es ganz klassisch, der nimmt natürlich Butterschmalz. Ja, und dann benötigen wir noch etwas Zimt. Zunächst einmal müssen wir 4 Scheiben des Brioche mit dem Powidl oder halt der Marmelade bestreichen. Die unbestrichenen Scheiben legen wir oben drauf und drücken das ganz leicht zusammen. Wirklich behutsam zusammendrücken, nicht so, haha, ich habe jetzt 2 dünne Scheiben, sondern einfach so, damit das schön zusammenhält. Danach mischen wir die Milch mit dem Vanillezucker und die Eier. Das verquirlen wir schön, damit wir schöne Flüssigkeit bekommen. Dann stellen wir mal eine Pfanne auf den Herd und erhitzen darin das Öl oder das Butterschmalz, damit wir das gleich auf Temperatur haben. Ja, und dann können wir unsere Scheiben eben in die Milch eintauchen, und zwar für einige Sekunden lassen wir sie pro Seite, das sage ich auch dazu, darin ziehen. Zunächst die Unterseite ein paar Sekunden ziehen lassen, dann rausnehmen und die Oberseite ein paar Sekunden ziehen lassen und dann gleich rein ins heiße Öl oder ins Fett vom Butterschmalz. Mein Tipp generell, wenn ihr sowas frittiert, nehmt eher kleinere Kochgefäße, eine kleine Pfanne oder eine Kasserole, weil dadurch spart ihr jede Menge Öl und es erhitzt sich schneller und auch immer nur eins pro Durchgang herauspacken kann, im Endeffekt ist man schneller fertig, das könnt ihr mir glauben. Und ja, ihr verbraucht einfach nicht so viel Öl. Und wenn dann beide Seiten schön goldbraun gebacken sind, es soll schwimmend herausgebacken werden und dann natürlich mittendrin gewendet, dann ein bisschen auf Küchenpapier abtropfen lassen, abtupfen, und dann kann man es im Endeffekt auch schon servieren. Vorher vielleicht noch mit ein bisschen Zimt bestreuen. Und dazu dann am Teller kann man zum Beispiel wunderbar einen Zwetschgenröster anrichten oder generell so eine Mischung aus verschiedensten Beerenfrüchten. Ich könnte mir auch vielleicht einen Erdbeerspiegel oder Vanillesoße dazu vorstellen. Aber ich persönlich bin da eher der Fan des klassischen Zwetschgenrösters. Ja, und das war es auch schon, die Zubereitung. Also ihr seht, es ist wirklich, wirklich super einfach. Und entweder eine Resteverwertung oder man macht es mit frischen, geht natürlich genauso einfach und schmeckt, finde ich, wirklich, wirklich herrlich. Also ich kann es euch echt nur empfehlen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, probiert es mal aus, selbst Profesen zu machen. Ist nicht schwer, geht sehr schnell und schmeckt unheimlich gut. Ja, solltet ihr noch Fragen zu den Profesen oder zur Zubereitung haben, solltet ihr noch Hilfe benötigen, dann könnt ihr mich natürlich wie immer jederzeit gerne kontaktieren. Und nicht vergessen, das Gewinnspiel zur Folge 100 läuft noch bis zum 20. Dezember 23.59 Uhr. So lange könnt ihr mir unter feedback@gabelbissen.at eure Antwort auf die Frage, was gehört denn alles in einen Gabelbissen rein? Sei es Gericht oder den Podcast, das ist euch überlassen. Schickt mir das und dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Ich habe erst vor kurzem die Füllung fürs Paket gekauft, fürs Backerl gekauft, das man gewinnen kann. Und ich denke, mit den Sachen kann man durchaus was Nettes machen. Und vor allem sind da Sachen drinnen, die man vielleicht nicht so einfach in ganz Österreich oder auch in Deutschland bekommen kann. Aber ich will euch jetzt nicht mehr verraten. Am besten ihr spielt mit und mit etwas Glück könnt ihr dann sehen, was drinnen ist. Somit sage ich wie immer, vielen lieben Dank für jegliche Art von Feedback, sei es über Telegram, über Hangout, über Twitter, über sonstige andere Social Networks, für jeden Flatterklick. Und natürlich auch danke fürs Zuhören. Viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.